Radio FSK mit der Sendung Klingding am heutigen Freitag, den 18.06. Wie immer zu empfangen auf 93,0 MHz oder 101,4 MHz oder als Livestream auf www.fsk-hh.org. Ja, vor der kleinen Panne haben wir angefangen mit einem Stück der Besetzung Björn Lücker und Andreas Schickentanz, und dieses Duo mit Schlagzeug und Posaune war auch Teil des Konzertes im Rahmen des Blurred Edges Festivals. Und was wir gerade hörten, war aus dieser CD, die den Titel trägt Suspicion About the Hidden Realities of Sound, den Titel Cathedral. Wir sind heute zu dritt hier im Studio, in einem sehr warmen Studio, und Heiner Metzger ist natürlich dabei und auch Felix Meyer ist auch dabei, und wir stellen heute viele Tracks vor aus den Konzerten, die im Rahmen des Blurred Edges Festivals hier in Hamburg stattgefunden haben, die übrigens alle ausnahmslos, denke ich, nachzuhören und nachzuschauen sind auf YouTube, weil kein Publikum erlaubt war noch bei diesen Konzerten. Deswegen wurden alle mitgeschnitten. Und ja, das ist der Vorteil. Ist zwar immer schade, ohne Publikum zu spielen für die meisten Künstler, aber das hat jetzt den Vorteil, dass man eben alle Konzerte nochmal nachschauen kann, aber auch nachhören kann natürlich. So, ich habe noch einen Track von diesem gerade schon gehörten Duo mit Björn Lücker am Schlagzeug, Percussion und Andreas Schickentanz, Posaune und Elektronik. Und das ist jetzt, wenn ich den richtigen Track finde, auch nachzuhören. Das ist tatsächlich ein kleiner, ein bisschen längerer Ausschnitt, würde ich sagen, aus dem Konzert, das stattfand am 12.06. im Kunstverein Faktor. Vielleicht sollte ich noch sagen, die CD, wer an der CD interessiert ist, die ist bei Float Music erschienen und ist auf allen einschlägigen Streaming-Kanälen zu bekommen, aber auch als Kopie auf CD bei JPC zum Beispiel, aber eben auch auf Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer. Und von diesem Konzert, von diesem Live-Konzert im Rahmen des Blurred Edges Festival spiele ich jetzt noch einen Ausschnitt. Thank you. Ja, und dann mache ich da gleich weiter. War ja schon gerade ein bisschen Elektronik oder nicht gerade wenig Elektronik sozusagen dabei, was wir gehört haben von Reinhard Schickedanz oder wie heißt der nochmal? Andreas Schickedanz, genau. Und Björn Lücker. Und jetzt sozusagen nur Elektronik, das fand statt am 30.05. 2021, wie das ganze Festival, kurz nach Beginn, spielte ein Set, eigentlich gar nicht nur ein paar Livestreams zu sehen und zu hören, sondern man konnte ihn, glaube ich, auch von draußen sehen. Ich war selber nicht da, aber das war in einem Raum, der so ein bisschen, also in einem verglasten Raum, der isoliert stand für sich auf so einem parkplatzähnlichen Gelände und da konnte man von draußen dann praktisch aus dem Freien hören, was die beiden machen. Und die beiden, das war Ulsen und Late Turner, aka Carl John Hoffmann, die eine Live-Version ihres einstündigen Downtempo-Techno-Drags-Tagesshow spielten. Der geht allerdings länger als eine Tagesshow. Ging irgendwie über eine Stunde und die beiden sind so ein Elektro-Duo aus den Kreisen der Hamburger Kollektive Niederwold Houdini und Paradise Symbiosis und das Konzert fand also da in einem rundum verglasten Kiosk auf dem Platz zwischen Lorichstraße und Elligersweg statt. Und davon jetzt so die letzten, na, was sagen wir, 8-9 Minuten mal reinhören. Thank you. angekündigte Downtempo-Techno-Track Tagesschau. Ein Ausschnitt vom Ende, gespielt von Ulsen und Late Turner. Und gleich geht es weiter mit Carnage Six. Carnage Six, weiß ich nicht, Carnage ist ja eher französisch, also Carnage Six. Zusammen wieder mit Björn Löker, Schlagzeug Percussion, Carla Genschi, Mezzosopran, Megafon Electronics, Hannes Wiener, Saxophon, Scheng, Trompsax, Wasser, Wasserschlauch und verschiedene, ich glaube, das war's, Saxophon, ja, habe ich schon gesagt. Okay, muss jetzt nicht alles sagen, hört man auch. Und Tintin, Patrone, Drumbone und Electronics. Das legendäre Carnage 6 Musikquartett mit einem Ausschnitt vom, wann war das? Am 11.06. Obwohl, ich glaube, die haben das vorproduziert, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Wir hatten schon vorher gesagt, man kann eigentlich diese ganzen Sachen, diese ganzen Konzerte nochmal anhören, nochmal ansehen, vor allen Dingen auch auf www.youtube. Blurred Edges, ich weiß nicht, Punkt oder sonst was da kommt, aber das findet sich schon. Und jetzt der Ausschnitt von Carnage Six. Mm-hmm. Wir hörten einen Ausschnitt von Carnage 6 beim Blurred Lashes Festival mit Björn Lücker, Carla Genki, Hannes Wienert und Tintin Patrone. Und weiter geht es mit einem Ausschnitt aus den Proben von Collective Spawn. Ein neunköpfiges Improvisationsensemble, was sich für das Festival zusammengefunden hat und 3 Tage lang geprobt hat. Wir werden hören Lola Mnaschnik an der Percussion, Yves Arques an Objekten und Elektronik, Jana de Treue an Saxophon, Chihim Chik am Saxophon, Stimme und Elektronik, Pedro González Fernández an der Violine, Aziz Lewandowski am Cello und Stimme, Sascha Brosamer am Grammophon und Turntables, Felix Meyer an der Posaune und Chris Kultkepp am Kontrabass. Viel Spaß. Thank you.

Ja, das war ein Ausschnitt aus den Proben von Collective Spawn für das Blood Edges Festival. Und wie geht es denn weiter jetzt? Na, ich wollte dich noch fragen. Ne? So. Ich meine, ich fand das ja so eine erfrischende neue Idee jetzt zum längere Zeit mit so einem relativ sich nicht so gut kennenden Ensemble zu proben, was ja sonst so gut wie nie passiert bei dem Festival oder im Zusammenhang mit dem Festival. Hast du das für dich so eingelöst oder war die Zeit dann doch noch zu kurz oder kannst du was sagen? Die Zeit war mit Sicherheit zu kurz. Ja? So. Wir hätten vielleicht auch strategisch ein bisschen besser das machen können. Wir haben recht viel Zeit, glaube ich, mit Technik irgendwie so verbracht, verschiedene Möglichkeiten der Übertragung dann auch ausprobiert und so. Das hätten wir vielleicht sinnvoller zum Proben nutzen können. Ich meine, so viel Erfahrung mit so großen Besetzungen habe ich auch nicht, aber ich denke, dass irgendwie auch erst so ein Vertrauen irgendwie sich auch aufbauen muss, wo es dann möglich wird, auch irgendwie mal unangenehme Dinge auszusprechen oder so. Und das haben wir vielleicht auch erst am letzten Abend dann vorm Konzert geschafft. Und ich hatte mich so gefragt, ob es vielleicht auch ein bisschen mit diesem Corona-Zustand, dass man so lange irgendwie auch nicht mit vielen Leuten gespielt hat, dass dadurch dann so ein bisschen unkritisch, euphorisch wie war oder so. Insgesamt war das aber eine tolle Zeit und ein schönes Projekt, was hoffentlich in irgendeiner Form weitergehen kann auch. Ja. Ach so, ja, okay. Also du kanntest natürlich alle, oder kannten die sich untereinander auch schon? Oder mehr oder weniger? So, die meisten kannten irgendwie mindestens eine Person, viele auch mehrere und haben auch schon viel zusammen gemacht. Und, ach so, okay. So, weiß ich nicht, ästhetischen Standpunkte oder Herangehensweisen sind dann teilweise doch schon recht weit voneinander entfernt. So, und das so zu vermitteln oder dann einen gemeinsamen Nenner zu finden oder dass keiner sich irgendwie auch eingeschränkt fühlt oder so, das ist nicht so einfach, ja. Naja, gut, aber so eine kalkulierte oder ein bisschen kalkulierte Herausforderung, also praktisch wie so ein Workshop, wo ein Konzert da am Schluss ist, so habe ich es verstanden, zumindest so. Wobei es war ja jetzt nicht so, dass da jetzt jemand den Workshop geleitet hat, sondern es war irgendwie so ein Kollektiv, das sich da zusammengetan hat und da mit der Zeit was gemacht hat. Und ich meine, auf der anderen Seite mit dem Technischen ist es ja auch eine Frage, die sich auch, glaube ich, viele gestellt haben, auch bei der Herausforderung, die durch das Film entstand. Also wie kommt es als Stream rüber, was man da macht? Und ich kann von unserem Konzert sagen, also von dem H7-Club, dass dann irgendwie doch ein bisschen zu wenig Zeit dann da war eigentlich, dass wir uns eigentlich darauf verlassen haben, auf die Einstellung, die Leute, die Videomenschen hatten, dass die das schon richtig machen können oder richtig machen werden, weil klar, das ist dann irgendwie doch viel auf einmal gewesen, der Aufbau in dem Raum. Bei uns war es irgendwie vierkanalig, also quadrophonisch, und klappt das alles und wo bewegt man sich in dem Raum und wie wird es aufgenommen und das alles irgendwie zusammenzukriegen und dann punktgenau um 8 oder wann immer das Konzert begann anzufangen, war dann doch eine ganz schöne Herausforderung. Ich weiß auch gar nicht, wie das euch ging. Ihr habt ja beide bei Konzerten gespielt, dieses Film für ein imaginäres Publikum. Also hat sich das total anders angefühlt oder wie ging das euch so? Für mich schon. Das war ich habe nur zweimal vorher ohne Publikum mit Livestream das gemacht gehabt und einmal war es noch nicht mal ein Livestream, war eine Aufzeichnung. Es ist definitiv anders, das muss man natürlich sagen. Der technische Aufwand, wie du schon sagtest, der war doch größer, glaube ich, für die meisten, als die meisten sich das vorstellen konnten. Aber dennoch, beim Spielen hat das keinen Einfluss gehabt auf das Spielen, denke ich. Wenn man sich damit mal abgefunden hatte, und man, jeder wusste ja, auf was man sich einlässt letzten Endes, war es dann doch nicht so gravierend, ohne Publikum zu spielen, nur dass eben eine Person nur geklatscht hat. Das war vielleicht ein bisschen irritierend. Ansonsten, die hat man manchmal gewartet und genau. Hat es vielleicht nicht so ganz genau irgendwie im Blick gehabt. Oder manchmal ist ja auch nicht so erkennbar, wann ist Schluss oder wann ist nicht Schluss. Ne? Ja, genau. Also das ging mir auch so. Mir ging es auch so. Denn wenn ich dann gespielt habe, dann war es mir eigentlich egal, ob da jetzt irgendwie 30 Leute sitzen. Gut, natürlich gibt es irgendwie so, ich sag mal so, subkutane Regungen aus dem Publikum, die man mitkriegt oder die man dann eben nicht mitkriegt bei so einem Stream. Das ist ja jetzt praktisch, wie wir jetzt hier im Radiostudio sitzen und zu irgendjemandem sprechen, der da am Radiogerät sitzt. Wissen wir auch nicht, ob der sich jetzt irgendwie kaputt lacht über unser Gerede oder was der jetzt da nun mit anfangen kann. Da kriegen wir ja kein Feedback, leider. Also eine Sache, die ich gut fand, war eben, dass man aus der Stille raus spielen konnte. Es war wirklich nichts da, keiner hat gehüstelt, keiner hat irgendwie mit einer Plastiktüte noch Lärm gemacht oder ein Bierglas umgeworfen, sondern es war wirklich sehr ruhig und man konnte wirklich aus der Ruhe rausspielen. Das hat mir auf jeden Fall gefallen, trotz Publikummangel. Wie ging es dir, Felix? Also es, auf der einen Seite ist es schon so, dass es diese extra Spannung irgendwie bei einem Stream auch gibt, wie sie es beim Konzert gibt. Ich glaube aber, und das habe ich von anderen Leuten auch so, denen geht das auch so, dass es schon ein Unterschied ist, ob da wirklich jemand mit im Raum ist oder nicht. Und hoffentlich ist das bald mal wieder so richtig möglich. Ich meine, bei unserem Konzert am Faktor haben wir auch festgestellt, dass die Akustik doch eine ganz schön andere war. Also das hört man sogar auf Aufnahmen, dass da an bestimmten Stellen so ein komisches Echo von Boden und Decke war, was dann so ein Halleffekt irgendwie produziert hat, der eigentlich gar nicht geplant war. Und solche Sachen, die kommen dann natürlich auch noch vor. Also klar, das Faktor ist sowieso hallig, aber es war eben leer. Und wenn dann 30, 40 Leute da sitzen, dann ist es schon eine andere Akustik und die war dann eben auch nicht so. Und eben genau, also was ihr auch sagtet, dass dieses Videotechnik dann eben schon auch ganz schön Technik ist und die macht sich auch bemerkbar mit allen möglichen. Okay, ich gehe mal weiter mit Aufnahmen, die wir gesammelt haben und ich habe eine Aufnahme, vielleicht nochmal kurz, wie ich eigentlich zu den Aufnahmen kam. Zum Teil ist es einfach, dass ich interessehalber reingehört habe und dann hängen geblieben bin. Zum Teil war es so, dass ich mir gesagt habe, okay, dieses Jahr gehe ich nicht mit meinem Aufnahmegerät zu verschiedenen Konzerten, sondern habe die Möglichkeit, alle Konzerte zu hören, zu welcher Zeit auch immer ich das haben möchte. Und da kann ich auch vielleicht Konzerte mal hören, zu denen ich sonst nicht hingehen konnte, weil sie vielleicht gerade im gleichen Zeitpunkt sind wie andere Konzerte, wo ich sowieso hingehen wollte oder selber das Konzert hatte oder je nachdem. Das Konzert, wo ich jetzt einen Ausschnitt rausspiele, da war ich auch schon in den letzten Jahren öfters organisiert von John Hughes, der die Multiphonics-Reihe lange Jahre gemacht hat und auch wieder machen wird und diesmal mit einem Quintett gespielt hat bei Blurred Edges am 8.6. in der Joko Bar und das nannte sich Concentric Circles. Concentric Circles, deshalb wird auch ein bisschen in dem Text erklärt, alles Musikerinnen und Musiker, die mit dem Saxophonisten Tobias Delius was zu tun hatten, mit ihm zusammengespielt haben, in Ensembles sind mit ihm oder längere Kooperationen machen. Also dabei war Tobias Delius aus England, Tenorsaxophon, B-Klarinette, Els Vandeweyer aus Belgien, Vibraphon, Michael Scheen aus Holland, Piano, Cristiano Calcagnile aus Italien am Drumset und John Hughes am Kontrabass. Und wir hören einen Ausschnitt vom zweiten Teil, und zwar den Beginn des zweiten Teils. Es fängt so ganz ruhig an und kommt dann so langsam in Fahrt. Thank you. Ja, eine Kollektivimprovisation. Concentric Circles hieß die. Das Konzert hatte das Konzert den Titel und zusammen mit Tobias Delius, Tenorsaxophon, Els Vandeweyer, Vibraphon, Michael Scheen, Klavier, Cristiano Calcagnile, Schlagzeug und John Hughes, Kontrabass. Für mich war neben Tobias Delius, Els Vandeweyer eigentlich so eine Entdeckung, kannte ich vorher nicht. Auch ihre Performance, das sieht man in den Videos, schon beeindruckend, die sie da bei dem Konzert hat. Als nächster Konzertausschnitt, den wir hier vorstellen wollen, zwei Stücke von Percussio und Alla Clave, nicht Alla Clave, Alla Clave, zwischen Weltmusik und Free Jazz. Und das sind Ulrike Herzog Percussion und Joachim Kamps Keyboard. Ein Duo, das schon öfters bei Blurred Edges gespielt hat und ich nie Zeit hatte, da zu deren Konzerten zu gehen. Sie kennen sie schon seit über 10 Jahren und spielen im Spannungsfeld zwischen temperierten Stimmungen und nicht so temperierten Stimmungen, also da ist Ulrike Herzog hauptsächlich Instrumente aus anderen Kulturkreisen spielt, Balafon, Trommeln und das zusammen ergibt also das Duo Ulrike Herzog, Joachim Kamps, Percussio und Alla Clave, wovon ich jetzt einen Ausschnitt habe oder zwei Ausschnitte, einmal einen kürzeren und eigentlich kann ich den danach gleich, ich glaube der folgt sogar direkt darauf, aber hören wir erstmal rein. Thank you. Und weiter geht es mit einem nächsten Konzert, das auch im Rahmen natürlich von Blurred Edges stattgefunden hat. Und zwar ist es ein Trio, diesmal mit Andreas Krennerich an den Saxophonen, Andrew Levine am Theremin und Synthesizer und Gerd Fürgötter, meine Wenigkeit, am Schlagzeug. Das Ganze fand statt am 1. Juni, auch im Künstlerhaus Faktor. Und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt. Thank you. Thank you. Das war ein Ausschnitt von dem Konzert. Am 1. Juni mit Andreas Krennerich am Schlagzeug. Nein, falsch, am Saxophon. Gerd Schierkötter am Schlagzeug. Jetzt komme ich hier völlig durcheinander. Es liegt an der Hitze, muss ich ganz klar. Es liegt an der Hitze. Sehr heiß hier. Genau. Und natürlich Andrew Levine am Theremin und Synthesizer. Und was führen jetzt noch? Jetzt geht es gleich weiter mit Mental Processes for Semi-Intellectual Beings. Ein Trio, das, über das ich vorher nichts wusste, auf jeden Fall, die sich ein Konzert vorgenommen haben, gewidmet The Pure Physical Joy of Microsounds. Und das sind Tam Ti Pam. Die spielt Dan Bau, Jana de Treuer spielt verschiedene Saxophone, Goran Lazarevich spielt Akkordeon. Die hatten ein richtig vorgeplantes Programm mit einem Solostück, begann es von Goran Lazarevich mit so einem Tal, wie kann man das nennen, das ist so, war mal eine Zeit lang Mode, ich hatte das irgendwo auch gefunden, es sieht aus wie so ein Schaum. Tal ist so ein Schaumbesen, aber oben sind die Teile nicht zusammen. Das kann man sich so ein bisschen über den Kopf machen, so zur Kopfmassage. Und darauf hat er so ein Solostück gemacht, sehr performativ. Und dann ging es weiter mit sogenannten Mental Processes 1 und 2. Das ist einmal ein Duo und dann ein Trio. Und je nachdem, wie die Zeit das zulässt, wollte ich auf jeden Fall eins davon spielen. Ich fange mal an mit dem Mental Process One, einem Duo. Okay. Thank you. Thank you. der Ausschnitt des Trios jetzt leider nur zum Teil. Es würde noch 3 Minuten weitergehen, aber ich sehe, die Zeit reicht uns nicht für das, was wir uns alles vorgenommen haben. Das war nochmal kurz Tam Ti Pam Dan Bao, Jana de Treuer, Saxophon, Goran Lazarevic, Akkordeon, einem Konzert, das aufgenommen wurde am 5.6. im Künstlerhaus Faktor im Rahmen von Blood Edges, worum es heute in den ganzen Ausschnitten, Tonaufnahmen ging, um das Blood Edges Festival, das am 27.5. begonnen hat in Hamburg und dann bis zum 13.6. ging. Leider ohne Publikum bei den Konzerten, da es noch unter das Corona-Verbot fiel, Publikum da reinzulassen. Das galt als geschlossene Veranstaltung mit Unterhaltungscharakter und dazu war die Genehmigung noch nicht erteilt worden. Es hätte sich vielleicht in den letzten Tagen mit bisschen Druck irgendwie vielleicht verändern lassen können, aber es war dann auch irgendwie eine Entscheidung, die für das ganze Festival zutreffend war. Und das ist alles jetzt verfügbar als Videoaufnahme im Netz unter www.bloodedges.de. Findet man die Adressen oder bei YouTube oder bei Facebook. Jetzt noch eine Aufnahme vom H7-Club. Der H7-Club war ja diesmal mit 2 Gästen aus Berlin, Liz Albi und Jasmine Gufaux, die mit The History of Humanity begonnen haben. Das ist allerdings ein 30-minütiges Set, was wir hoffentlich in einer späteren Sendung nochmal spielen wollen. Und dann ging es weiter mit Programmpunkten von dem Quartett EMN, Christoph Funabashi, Gitarre, Objects, Christin Kultke, Kontrabass, Felix Meyer, Posaune, Heiner Metzger, Klarinette, Soundtable, Objects und von mir ist auch das folgende, was heißt von mir? Das ist ein Konzeptstück für Improvisation, wo festgelegt ist, wann die Einzelnen mit ihrer Improvisation beginnen sollen. Und der Titel ist Hedera, Hedera Nummer 3. Und das hören wir jetzt, eine Aufnahme vom Künstlerhaus Faktor. Ja, ein Ausschnitt aus dem H7-Club am 5.6.2021, also vor 2 Wochen. Ja, genau, heute haben wir den 18., nicht ganz 2 Wochen. Hedera, ein Improvisationskonzept für das Quartett EMN mit Christoph von der Basche, Gitarre, Objekte, Christian Kultkipp, Kontrabass, Felix Meyer, Posaune und Heiner Metzger, Klarinette und Soundtable war hier zu hören mit so Objekten. Und es geht in der Klingling-Sendung die letzten 5 Minuten, 10 Minuten, mal sehen, wann Electronic Chan beginnt aufzulegen. Weiter mit einem Trio, das am 10.6. gespielt hat. Und zwar ist das ein Trio mit Kai, glaube ich, Klosowski, Richard von der Schulenburg und René Hutwelker. Das Konzert hatte sozusagen den Teaser Stretched and Scratchy. AK Klosowski spielt Kassetteninstrument. Richard von der Schulenburg ist Musiker, Komponist und Mitveranstalter des Golden Kubel, Pudelclub. Und René Huckwelker ist Mitglied des polymedialen Künstlerkollektivs Niederwolt Houdini. Die hatten bei ihrem Set jeder sein Solo-Set gespielt und dann zu dritt ein Trio, logischerweise. Das ist jetzt nicht irgendwo im Konzertraum aufgenommen, sondern alles zu Hause oder im Studio von einem der dreien. Und das Trio hören wir gleich. Und wahrscheinlich ist das dann auch das Ende der heutigen Klingding-Sendung. Es geht dann weiter mit Electronic Jam, der hoffentlich bald auflegen wird. Und ja, heute im Studio waren Felix Meyer und Gerd Vierkürter und Heiner Metzger. Und die nächste Klingding-Sendung wird sein am 16. Juli, wieder von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4. Oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Die Sendung lässt sich dann auch nachhören auf der Klingling-Seite www.hierunda.de/klingling.html. Okay, und jetzt das Trio Klosowski, Richard von der Schulenburg und René Hutwelker vom Blurred Edges Festival 2021. Thank you. Ja, ich bin.